weiß nicht, wie viele Touristen gerade ihr Dasein fristen in grauen Kisten an weißen Sandpisten oder sitzen am Strand im bunten Gewand mit dem Geistsaft in der Hand. Segerland. Tragen knappe Hosen, machen peinliche Posen und baggern, bis die Hühner gaggern. Plus der Polygam wie ein V bei jeder Frau, ob blond, ob schwarz, ob grau. Ja, genau. Wie lederne Schläuche. Wenn sie mal aufstehen, dann hört man nur Gekeuche. Doch sie geben sich fit, machen jeden Scheiß mit. Sportiv sein ist der Hit. Oh shit. Bei der Morgengymnastik sind sie bodenlastig. Schließlich hat's in der Nacht gekracht. In jedem Schacht mit einer Art zu saufen, die nur noch blind macht. Aber jeder hat gelacht. Na, gute Nacht. Besonders schön mit anzusehen ist das Abendessen, grad wie in Rheinhessen. Egal wo man ist, es schmeckt der gleiche Mist, den man stets zu Hause frisst. Wie trist, wie sie alle dürsten nach fetten Würsten, nach Haxen vom Schwein, hau der Schnitzel rein, Kartoffeln dazu, dann haben sie ihre Ruhe und die Stimmung wächst im Nu. Puh. Uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, Uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhlala, uhl